Kapitel 2. Frustriert ließ ich Vincent auf den Beifahrersitz in Adams Dienstwagen fallen. »Ey, die lügen alle wie gedruckt«, schnaufte er missmutig. »Exakt«, meinte Adam neben ihm. »Aber das können wir ihnen ja leider noch nicht nachweisen.« »Das kann doch nicht wahr sein«, echauffierte sich Vincent weiter. »Wie kann denn in einem so großen Haus mit so vielen Nachbarn niemand etwas gesehen oder gehört haben?« »Die wollen wahrscheinlich alle nichts gesehen oder gehört haben«, grummelte Adam und schnallte sich wieder an. Missmutig, weil ihre fast dreistündigen Befragungen sie absolut nicht weitergebracht hatten, fuhren sie schweigend zurück Richtung Innenstadt. Sie mussten einfach hoffen, dass entweder die nächtliche Streife etwas gesehen, Viktor mit den Handyabfragen weitergekommen oder Marian etwas Neues bei der Autopsie herausgefunden hatte. Wenn nicht, tja, dann mussten sie sich was anderes überlegen. Wie immer, wenn Vincent mit Adam allein war, überlegte er angestrengt, welche sicheren Themen sie besprechen konnten. Seit dem Vorfall war ihre lockere Art zu quatschen komplett verloren gegangen und irgendwann gab es nun auch mal über die Arbeit nichts mehr zu sagen. Aber wie immer scheiterte Vincent gewaltig und ließ dann einfach die angespannte Stille über sich ergehen. Wirklich, warum sollte auch er immer derjenige sein, der Fragen stellte? Immerhin könnte Adam sich ja auch mal befleißigen. Und Vincent wartete auch immer noch auf eine Entschuldigung. In Wahrheit würde er sich manchmal wünschen, dass er Adam immer noch sauer war, dass er ihn nicht ausstehen und bestenfalls tolerieren würde. Aber die Realität sah nun mal anders aus. Die Realität war, dass er sich irgendwie in seinen Kollegen verguckt hatte. Vincent hatte Adam quasi sofort verziehen, hätte sich wirklich mit allem zufrieden gegeben. Er musste sich manchmal sogar auf Arbeit ein bisschen ermahnen, seinen Kollegen nicht zu lange quer über den Tisch hinweg anzustarren, nur weil seine Haare mal extra strubbelig oder sein Hemd besonders gut aussah. Wieso musste er sich auch immer in solche Arschlöcher verknallen? Komplizierte Männer hatten es Vincent schon immer angetan und natürlich musste es dieses Mal ausgerechnet sein heterosexueller Arbeitskollege sein. Wenn es wenigstens Viktor gewesen wäre oder so, der nicht nur gut aussah, sondern auch ein wirklich freundlicher und respektvoller Mensch war. Aber nein, es war Adam mit seinen Stimmungsschwankungen und seiner grummeligen Laune und seinen schönen Armen. Eben diese schönen Arme steuerten den Wagen gerade auf einen kurzen Seitenstreifen vor einem Café. »Willst du auch noch einen?«, fragte Adam knapp. »Oh ja, bitte, ich nehme...« Doch bevor Vincent seinen Satz zu Ende bringen konnte, war Adam bereits ausgestiegen und hatte die Autotür hinter sich zugeworfen. Toll, dachte Vincent, jetzt würde er sich zufrieden geben müssen mit was auch immer Adam anschleppte. Vermutlich einen schwarzen Kaffee, so wie er ihn selber immer trank. In erster Linie überraschte es Vincent auch, dass Adam bei einer gewöhnlichen Kaffeekette angehalten hatte, was er sonst immer verteufelte, weil dort der Kaffee angeblich nicht schmecken würde. Vincent hatte das in der Vergangenheit oft genug zu hören bekommen. Er hatte dann nicht wirklich eine Wahl, nur die Ketten führten pflanzliche Milch, besonders in Polen. Adam musste dann eben damit leben. Nach wenigen Minuten kam Adam zurück, wurstelte irgendwie seine Fahrertür auf, bevor er sich mit vollen Händen in den Sitz plumpsen ließ. Wortlos hielt er Vincent einen Pappbecher mit Deckel hin, balancierte dann seinen eigenen auf dem Armaturenbrett, während er sich anschnallte. Skeptisch öffnete Vincent den Deckel und spähte in sein Getränk. Es war kein schwarzer Kaffee. Irgendeine Milch war auch drin. Er nahm einen vorsichtigen Schluck und erkannte, dass er perfekt war. Genauso, wie er ihn immer trank. »Hast du dir das von Viktor abgeguckt, oder was?«, schmunzelte Vincent statt eines Dankes. »Hm?« »Naja, dass ich meinen Kaffee mit Hafermilch und Zucker trinke? Hast du mal zugesehen, wie mir Viktor morgens meinen Kaffee macht, oder wie?« Ein seltsamer Ausdruck geisterte über Adams Gesicht, den Vincent nicht deuten konnte. »Ach, Viktor stellte das jeden Morgen hin?« »Ja, ich glaube schon. Alle anderen habe ich quasi ausgeschlossen«, erklärte Vincent. »Tja, wenn alle so aufmerksam wären wie er.« Vincent schaute nach links, um zu beobachten, wie sein kleiner Seitenhieb bei seinem Gegenüber wohl angekommen war. Er konnte nicht an sich halten, er mochte es zu sehr, Adam anzustacheln. Aber der grinste nur in sich rein, platzierte seinen Becher im Halter und startete den Wagen. »Mist, als Dankeschön hätten wir Viktor auch einen mitbringen sollen. Kann ja nicht sein, dass er der Einzige ist, der immer für alle Kaffee kocht«, summte Vincent, als sie schon auf dem Weg zurück zum Revier waren. »Viktor trinkt keinen Kaffee«, erwiderte Adam ruhig. »Der trinkt nur Tee. Verträgt er irgendwie nicht oder so.« »Was? Echt?«, fragte Vincent entsetzt. »Ja, antwortete Adam knapp. Der kriegt davon immer ganz schlimmes Herzrasen oder so. Aber das macht ja doch gar keinen Sinn. Wieso würde er für Vincent Kaffee kochen, wenn er selbst keinen nahm? Das machte die Geste ja noch um einiges besonderer und seltsamer. Wieso er mir dann immer Kaffee macht? Überlegte Vincent laut. Vielleicht, weil er dich mag, brummte Adam zurück, seine Augen wie festgeklebt auf der Straße. Haha, machte Vincent. Das glaubte er wirklich nicht. Also, Vincent wäre geschmeichelt, aber nein. Victor war, wenn überhaupt, ein guter Kumpel und mal einen Kaffee mitzubringen, machte man unter Freunden ja auch mal. Jeden Morgen allerdings. Aber ich sollte mich trotzdem bei ihm bedanken, erwähnte Vincent. Du kennst ihn länger. Womit kann ich ihm eine Freude machen? Adam sagte gar nichts, starrte nur weiter geradeaus. Vincent meinte allerdings zu sehen, wie Adam seine Finger um das Lenkrad krampfte. Keine Ahnung, erwiderte er dann so leise, dass Vincent es fast nicht gehört hätte. Aber ist doch nur Kaffee. Ja schon, aber es ist auch sehr nett. Davon könntet ihr euch alle mal eine Scheibe abschneiden, plapperte Vincent weiter und ignorierte Adams schlechte Laune. Die sollte ihn nach Monaten der Zusammenarbeit jetzt auch nicht mehr überraschen.